wie der Ausschussvorsitzende schon sagte, wir mussten sowas bisher nicht prüfen, weil es keine Anforderungen gibt. Aber auch ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl die Hausleitung als auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu den Aussageverweigerungsbegehren kommt. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich sehr herzlich für Ihre Pressebegleitung. Die Arbeit unseres Ausschusses ist weiter so interessiert. Und Ihnen eine gute Pause und vielen herzlichen Dank.